Das waren The Ludies, die sind wirklich so, keine Gang, die sich so nennt, die irgendwie mit ihren Klamotten durch die Gegend rennt und alles unsicher macht, sondern ja, eine Musikband aus Kanada, The Ludies, finde ich sehr sympathisch, den Namen. Die haben eine Platte rausgebracht, eine Single rausgebracht, die ist eher so ein Zungenbrecher, Mayo Desopsia heißt das Ganze, klingt wie eine furchtbare Krankheit, ist aber hier ein schöner Popsong, eher gesagt. The Ludies aus Montreal, auch jetzt gerade irgendwie auf Tour in den nächsten Wochen in Deutschland. Ihr hört den Sunday Service, letzte Stunde gibt es noch Musik von den Tiny Ruins, Elephants sind dabei, Chad Van Galen, die We Have Band Fujiya and Miyagi und hier aus den USA The D-Lines mit ihrem Track Calling In. All the people on the street below breaking their backs, trying not to miss their bus, hoping some fat old man won't give them the sack. Suckers drying up in line, tell me we'll never have to go back. Never go back. Ich glaube, da möchte jemand ein bisschen wie Buffalo, wie Dusty Springfield klingen. Kleiner Versprecher hier gerade eben. Das waren The Deadlines, eine Art Supergroup, könnte man sagen. Vor allen Dingen die Vokalistin Amy Bone ist hier natürlich maßgebend für die Klangfarbe verantwortlich aufgrund ihrer Stimme. Amy Bone hat oder macht uns bei The Damnations mit. Andere Mitglieder, die hier dabei sind, sind Mitglieder von The Decemberists, von Richmond Fontaine, von The Minus Five und von diversen anderen Bands noch. Die Mitgliedernamen werden euch alle nichts sagen, auch mir sagen die nichts, aber die Bands, wo die mitspielen, die kennt man dann irgendwie schon. The Deadlines waren das mit ihrem Track Calling In und ja, das Ganze vom Album Colfax, Debütalbum von dieser Band aus den USA. Aus England kommen Elephant, die machen eher so Shoegazer, Dream Pop, wie man so schön sagt, auf ihrem Debütalbum Sky Swimming. Hier hören wir den Track Assembly. I'm not afraid to die. auf dem Album Sky Swimming von Elephant gibt es wirklich sehr, sehr schöne Songs mit schönen Melodien drauf. Einziges Problem, was ich damit habe, ist, dass die Keyboard-Melodien einfach ein bisschen zu präsent sind und einen extrem dicken Klangteppich sozusagen da drüber legen. Ansonsten wäre die Platte richtig gut, so ist sie dann doch eher unterirdisch, muss ich leider zugeben. Ein, zwei nette Songs da drauf, aber wirklich zu viel Keyboard-Gekleister tut mein Ohr nicht gut. Assembly, der Tracker eben hier von Elephant. Auch die nächste Band macht damit eigentlich alles verkehrt. Fujiya and Miyagi, die kommen auch aus England, aus Brighton in diesem Fall, sind zu dritt und machen auch schon seit, weiß ich, ja, 2000, glaube ich, Musik. Und ihr neuestes Album Artificial Sweetness ist auch so eine Sache, wo sie sehr nach Krautrock klingen, das haben schon immer getan. Jetzt klingen sie noch mehr nach Krautrock und noch mehr nach Keyboard-Sounds und noch mehr nach Zugkleistern. Entscheidet selbst, ob das was für euch ist. Acid to my Alkaline, hier der Track von Fujiya and Miyagi. Acid to my Alkaline, da hat doch schon mal ein Chemielehrer mal gesagt, niemals Wasser an die Säure, sonst geschieht das Ungeheure. Ob das auch Fujiya und Miyagi hier bedacht haben bei ihrer Titelgebung. Acid to my Alkaline, das Ganze vom neuesten Album Artificial Sweetness, einer der besseren Songs auch von diesem Album. Andere sind da wirklich kaum zu ertragen. Obwohl die Band ja eigentlich sehr gut ist und auch der Sänger eine sehr sympathische Stimme hat, haben sie es hier mit den Keyboards wirklich ein bisschen übertrieben manchmal. Kontrastprogramm bietet der alte Rock'n'Roller Dan Sartain von seinem neuesten Album Deuce Blood hier der Track Love is Suicide. quiet as a lover's doubt. All of the railings black against the light. Early cars cold and tired eyes. Workaday, workaday, carriages of the night cry by. Forgiving sea, sew me a boat to get back to thee. Will you build me an honest bridge that I may cross when I come to it? Find me a pair of foolproof wings. Spin me a story that unwinds and sings. Sunday Service und das gerade eben waren die großartigen Tiny Ruins, eine Band aus Neuseeland, gegründet 2009 von der Songwriterin Holly Fulbrook. Damals eigentlich nur ein Soloprojekt, inzwischen ist die Band zu dritt mit einem Bassist und einem Schlagzeuger dabei und sie haben ihre zweite Platte aufgenommen. Brightly Painted One heißt diese, wundervoll zarte, dahingehauchte Folk-Songs, könnte man sagen. Eben gerade der Track Carriage zu hören gewesen. Und hier einen habe ich, glaube ich, schon mal gespielt, aber der ist so toll, den gibt es hier gerne noch ein zweites Mal, was ja nicht häufig vorkommt beim Sunday Service. Da heißt er Straw into Gold von den Tiny Ruins. When you got home from work, you just lay on your bed, went through your pages. Some things don't make sense, gotta be solid to hold sway. Unsoldered to win the day, you're a soldier, it's okay. Tell yourself it's okay, spinning straw into gold. To Gold. Das waren die Tiny Ruins, der Song von ihrem neuesten, wirklich sehr guten Album Brightly Painted One. Wieder mal eine kleine Richtungsänderung bezüglich der musikalischen Grundausrichtung mit dem nächsten Song, und zwar mit den Nine Black Alps. Musikalisch würde ich sie eigentlich eher in den USA verorten, aber sie kommen aus Manchester. Haben eine relativ lange Auszeit gehabt. Ich glaube, 3-4 Jahre ist das letzte Album schon zurück. Das neueste jetzt, Candy for the Clowns, betitelt. Hier kommt ihr Track, Destroy Me. Thank you. Sunday Service und unser Album der Woche kommt heute von Chet Van Galen, einem Künstler aus Calgary aus Kanada, der hier mit Shrink Dust sein inzwischen schon fünftes Album veröffentlicht. Ich bin selbst erstaunt, dass er schon so viele Platten rausgebracht hat, aber wenn ich mir die Diskografie von ihm anschaue, ich glaube, ich habe sogar alles zu Hause im Schrank stehen. Letzte Platte, Diaper Island, auch schon 3 Jahre zurück, dass das so lange her ist. Ich glaube, die Zeit vergeht jetzt schneller, als man manchmal wirklich denkt. Egal, Chet Van Galen ist ein ganz, ganz toller Singer-Songwriter, der sich eigentlich in keine richtige Schublade stecken lässt. Er macht weder Indie-Tronic noch irgendwie Folk noch irgendwie andere Geschichten, sondern macht so seinen ganz eigenen Stil, der ja schon natürlich irgendwie Anteile von, sag ich mal, diversen Musikrichtungen hat, aber den man so eigentlich sonst nirgendwo anders so richtig schön hört. Eben war der Track Frozen Paradise zu hören und hier kommt der Song Lila. Musik Bei dem Track Lila ist Chet Van Galen schon so ein bisschen im pathetischen Fahrwasser des Indie-Folks unterwegs, aber trotzdem ein auf jeden Fall gut gemachter Song. Chet Van Galen hat angefangen Musik zu machen, schon vor relativ langer Zeit. Ich glaube, die erste Platte erschien so 2004, 2005 muss das gewesen sein. Die ersten hat er noch selbst als CDR irgendwie auf seinen Konzerten verkauft und dann... Ja, ist das Label Sub Pop auf ihn aufmerksam geworden und hat dann angefangen, auch nochmal so alte Sachen wieder zu veröffentlichen. Auch die Platten darauf sind dann alle bei Sub Pop erschienen. Trotzdem ist er vom Home-Recording-Stil nicht weggegangen, sondern immer noch diesem einigermaßen treu geblieben. Er ist inzwischen auch selbst Produzent, hat die Band Woman produziert, die auch hier vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren mal Album Woche war mit diesem Werk, was von Chet Van Galen produziert wurde. Und er ist auch noch Grafiker, mal zu Comics, auch seine eigenen Cover malt er immer selbst und es hat alles irgendwie eine sehr, sehr spezifische, eine sehr, sehr eigene Handschrift, das Musikalische, die Covergestaltung und so alles, was er so anfasst in seinem Leben, zumindest was ich so mitkriege als Musikkonsument sozusagen. Hier noch ein weiterer Track von Chet Van Galen, Monster. Monster singt hier Chet Van Galen. Einmal Monster bin ich auch manchmal, zum Beispiel gerade ein Erkältungsmonster. Aber egal, das war auf jeden Fall der Track Monster vom sehr schönen Album Shrink Dust von Chet Van Galen. Muss man wirklich als Ganzes hören, diese Platte, dann öffnet sie einem richtig das Herz. So bei einzelnen Songs, die sind auch immer sehr, sehr nett natürlich, aber eine ganze Platte dann zu hören, ist doch nochmal was anderes, muss ich euch mal sagen, ihr, die immer nur einzelne Tracks runterlädt. Na, ihr wisst schon, wen ich da meine. Auf jeden Fall hier das ganze Album der Woche. In der Regel sage ich ja auch mehr dazu auf der Homepage unter sundayservice.de. Die Homepage geht leider nicht mehr, weil einfach zu alt und spackt rum und ich kann nichts mehr verändern. Das ganze Redaktionssystem hat aufgehört zu existieren. Nach, ich weiß gar nicht, über 10 Jahren ist diese Homepage leider gerade richtig am Verrecken. Aber ich hoffe, es gibt bald eine Lösung. Solange ihr die Playlist nachlesen wollt und das nicht online könnt, ich schicke euch die gerne per E-Mail zu, mache ich sowieso immer regelmäßig. Einfach mir mailen an mail@sundayservice.de. Da bekommt die Playlist vom Sunday Service gerne elektronisch ins Haus geliefert. Weiter geht's mit der We Have Band, bescheuerter Bandname, aber eigentlich gute Musik, zumindest als sie angefangen haben, diese Band, dieses Trio aus Manchester, das war so 2010, als das Debütalbum WHB erschien. Eine Musik, die sehr angelehnt war an, weiß ich nicht, wen kann man da nennen? Tolle Bands auf jeden Fall, mir fällt jetzt gerade kein passender Verweis ein. Aber auf jeden Fall gab es dann das zweite Album, Ternion, glaube ich, betitelt, vor gut 2 Jahren erschienen. Das war schon eine Spur langweiliger und jetzt das neueste Werk Movements, obwohl es produziert wurde von Tim Goldsworthy oder zumindest von ihm abgemischt, vom DFA-Label. Nicht wirklich eine richtig spannende Platte. 1, 2 gute Songs darauf, der Rest dann doch eher Beiwerk. Schade, schade. Die Band hätte auf jeden Fall mehr Potenzial, zumindest als sie damals vor vielen, vielen Jahren anfing. Hier kommt die We Have Band mit ihrem Track Save Myself. Save Myself, ein Track von der We Have Band, der mich hier im Allgemeinen sehr an die 80er und im Speziellen sehr stark an Heaven 17 erinnert. Von dem Gesang hier auf jeden Fall war das doch schon so ein bisschen in die Richtung. Movements, das neueste Werk von We Have Band, ab diese Woche in den Läden. Kid Simius ist ein Typ aus Berlin, der Musik macht zwischen Bass und Surfgitarre. Vom Album Wet Sounds hier der Track Matador. Ja, interessant gemacht. Surfmusik mit neueren Sounds angereichert bei Kid Simius und seinem Track Matador. Das Ganze vom Album Wet Sounds. Das war das Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Track kommt von Kreidler. Die Band feiert doch tatsächlich schon 20-jähriges Jubiläum. Hätte ich nicht gedacht. Dachte, die wären vielleicht erst so 15, 16, 17. Aber egal. 20 ist eine runde Zahl. Da kann auch mal ein Album veröffentlicht werden. ABC heißt es in diesem Fall. Und Kreidler machen die Musik, die sie schon seit die letzten Jahre auf jeden Fall machen. Anfangs war sie ja schon noch ein Tick anders, als noch Stefan Schneider dabei war, aber inzwischen ja ein neuerer Sound. Hier kommt der Track Alphabet von Kreidler und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. When the opposite is a bucket.